Zimmer für mich allein und das brauch ich. Ja, das brauch ich. Und sonst kann ich gehen, wohin ich will und keiner freut mich. Keiner freut mich. Und so weit ist auch wirklich alles klar. Und so weit geht es mir besser, wie es hier war. Aber immer, wenn ich zu dir will, ist keiner daheim. Ich leide doch.